Deutschlandfunk Kultur Lesart. Seit 60 Jahren wirbelt eine kleine Hexe durch die Kinderzimmer in Deutschland und in vielen, vielen anderen Ländern. Das ist die kleine Hexe von Ottfried Preußler. 1957 hat er die zum ersten Mal losgeschickt. Bis heute wurde das Buch weltweit 5 Millionen Mal verkauft in 47 verschiedenen Sprachen. Meine Kollegin Regina Voss hat die Tochter von Ottfried Preußler getroffen, Susanna Preußler-Bitsch. Die weiß aus erster Hand, warum Ottfried Preußler damals die kleine Hexe erfunden hat. Und sie hat auch an der neuesten kleine Hexe Filmung mitgearbeitet, die kommt 2018 in unsere Kinos. Hokus Pokus, Krötenei, weiße Wolke, rasch herbei, zieh herauf und reiße auf, Ligula Lagoli, nimm den Lauf. Eines Abends behaupteten mal meine großen Schwestern, heute könnten sie nicht ins Bett gehen, sie hätten Angst vor den bösen Hexen. Böse Hexen? Die gibt es gar nicht mehr, behauptete Ottfried Preußler schnell. Er wollte seine Töchter beruhigen. Warum? Ja, und diese Frage musste er sich dann stellen. Ja, warum gibt es eigentlich keine bösen Hexen mehr? Und darauf musste er eine Antwort finden, mit der seine Töchter zufrieden waren. Und so entstand letztendlich die Geschichte von der guten kleinen Hexe. Es war einmal eine kleine Hexe, die war erst 127 Jahre alt. Und das ist ja für eine Hexe noch gar kein Alter. 127 Jahre. Die kleine Hexe ist damit ein Kind unter den alten Hexen. Doch sie will dazugehören zu den Großen. Und dieser dringende Wunsch und der stete Versuch, ihn zu erfüllen, ohne die eigene Integrität zu verlieren, ist Thema dieser Geschichte. In der vom Heranwachsen erzählt wird und in der sich auch all die kindlichen Nöte, Fragen, Freuden und Ärgernisse widerspiegeln, die man als Kind tagtäglich auch erfährt auf seinem Weg zum Großwerden. Und man erfährt, wie man damit umgehen kann. Die Preußler-Hexe darf auf diesem Weg experimentieren und lustvoll Grenzen überschreiten. 1957, im Erscheinungsjahr des Buches, war das zunächst ein Novum. Man hat es wohl auch akzeptiert, dass das eines der ersten antiautoritären Kinderbücher war und dass man eigentlich eine kleine Hexe erlebt, die sich, also nach moderner Ansicht, ziemlich emanzipiert und sich gegen die allgemeine Meinung stemmt. Ich weiß, was ich mache. Ich reite heute Nacht auf den Blocksberg. Der Rabe erschrak. Auf den Blocksberg? Das haben dir doch die großen Hexen verboten. Sie wollen beim Hexentanz unter sich sein. Pah, rief die kleine Hexe, verboten ist vieles. Wie der Tanz auf dem Blocksberg endet, wissen die Leserinnen und Leser. Kleine Hexe muss den langen, steinigen Weg zurück nach Hause zu Fuß bewältigen. Der Besen ist in den Feuerflammen der Walpurgisnacht verschwunden. Geläutert? Nein, aber ab jetzt geht es nicht mehr um das reine Lustprinzip. Kleine Hexe muss Verantwortung übernehmen und bei jedem Einsatz ihrer magischen Kräfte zwischen Gut und Böse unterscheiden. Tutor auf diesem Weg ist der Rabe Abraxas, der, so das Buch, ihr in allen Dingen die Meinung sagte und nie ein Blatt vor den Schnabel nahm. Das geht nicht gut. Diese reflektierenden, ethisch-moralischen Gespräche zwischen Titelfigur und Tier sind dabei zeitlos aktuell. Es geht um Arm und Reich, Tierquälerei, Mobbing und Machtverhältnisse. Rabe Abraxas wiederholt dabei immer wieder die Quintessenz. Gute Hexen dürfen nichts Böses anrichten. Ottfried Preußler führt den klassischen Hexenbegriff ad absurdum. In Freitagsbesuch klopfen auch an die Tür der kleinen Hexe zwei Kinder, die sich im Wald verlaufen haben. Und was tut sie, kleine Hexe? Sie bietet den beiden ein Heißgetränk an. Der Backofen bleibt kalt und weist Froni und Thomas nach einem fröhlichen Nachmittag im Hexenhäuschen den Weg zurück in die Stadt. Dass sie an diesem Nachmittag auch noch ein paar niedliche Haustierchen auf den Küchentisch gezaubert hat. Am Freitag ist Hexen eigentlich tabu, muss die Oberhexe Rumpelpumpel ja nicht wissen. Denn Gutes tun, erfährt der Leser in der kleinen Hexe, muss keineswegs langweilig sein.